Hallo und herzlich willkommen zum 116. Conncast. Wir reden heute über den neuen Sonderband Karate und Orchideen. Und mit wir, da meine ich natürlich wie immer Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Der neue Sonderband von EMA exklusiv für den deutschen Markt ist jetzt erschienen am 5. Juli. Und nach langen, langen Abstimmungsergebnissen ist diesmal endlich Ranmori dran mit ihrem Sonderband Karate und Orchideen, den wir jetzt alle hoffentlich in der Hand halten. Und darauf sehen wir Conan, der auf uns zeigt. Ihr habt den Band gekauft, dafür gibt's auch den Daumen nach oben und das Zwinkern, das ist super. Und Ran zeigt auch auf uns in einem Farbartwork, das wir im Band selbst dann auch wiederfinden werden. Das Egmont-Logo. Allerdings nicht in Farbe. Leider nicht in Farbe. Dafür gibt es ja Gott sei Dank das Cover. Ja. Und im Hintergrund auch Shinichi zu sehen. Das Egmont-Manga-Logo und der Konnenschriftzug diesmal in grün gehalten. Oben Gosho Aoyama. Wenn wir uns den Buchrücken angucken, genau dasselbe Bild dort. Und auch vom Cover das bekannte Konnengesicht. Und auf der Rückseite lächelt uns Ran an im Bikini aus einem Color Artwork von dem Conan-Kalender von 1999. Darüber haben wir auch schon mal im Forum gesprochen. Wenn ihr euch die genaue Diskussion dazu ansehen wollt, könnt ihr das sehr herzlich tun. www.egmontmanga.de, wie immer. Und 6 Euro kostet der Sonderband, beziehungsweise 6,20 Euro in Österreich und variable Preise in der Schweiz ohne Buchpreisbindung. Und der Klappentext hinten verrät uns, Ran bedeutet auf Japanisch Orchidee. Jetzt macht der Titel auch Sinn. Ach so, ja, hätte mich schon gewundert. Also Karate, das kann man natürlich mit Ran in Verbindung bringen. Aber das, muss man wohl wissen. Ja, finde ich, ist eine nette Nebeninformation. Ja, mir gefällt das Schlüsselloch auch recht gut. Vor allem, weil Ran da so einem so zuzwinkert, so nach dem Motto, ja, das ist mein Sonderband, ich habe es geschafft, so. Selbstsicher zufrieden. Ich dachte, weil sie uns so tiefe Einblicke gewährt. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, habe ich gesagt, okay. Aber, ja, nee, ist ja trotzdem ein schönes Artwork. Also, ja, ich sag mal, schade, dass man hier nicht mehr sieht, weil wenn man natürlich das ganze große Cover in Farbe sieht, aber das passt hier natürlich nicht hin. Von daher ein sehr schöner Ausschnitt, den man gewählt hat und, ja, auch ein sehr schöner Einleitungstext, der auf jeden Fall Lust macht, wenn man schon sieht, dass man hier über 400 Seiten zu lesen hat. Ja, ich finde es vor allen Dingen gut, dass man hier so ein Artwork gewählt hat, was man eben noch nicht so aus den Bänden irgendwie gehabt hat. Das gefällt mir wirklich besonders gut. Und sie hat mehr Kleidung an als in ihrem Schlüsselloch in Band 2. Denn da hat man ja quasi das Schlüsselloch-Thema komplett ausgenutzt und sie beim Umziehen erwischt. Dafür, da ist sie dieses Mal deutlich glücklicher und auch deutlich bekleideter. Ja. Finde ich auch. Das Schöne an Ran ist ja, das fand ich bei der Sherry-Edition so ein kleines bisschen schade, dass dass das Cover so ein bisschen unspektakulär war, beziehungsweise Sherry nicht so in Szene gesetzt hat. Und auch das Schlüsselloch war eher so lala. Aber bei Ran gibt's ja Gott sei Dank mehr Artworks, die sie besser in Szene setzen. Ja, ist sehr gelungen, muss man sagen. Einprägsamer Fall und durch den Ohrring wird einem auch gleich in Erinnerung gerufen oder den meisten Fans, woher das denn stammen könnte, das Artwork. Vielleicht eine kleine Frage. Das Artwork haben wir in voller Größe, aber ohne Farbe ja auch im Band enthalten. Und wenn man sich das vor Augen führt, da ist ja auch Conan mit drauf. Hättet ihr es besser gefunden, wenn man das Artwork einfach komplett als Cover in Farbe genommen hätte oder reicht das so, wenn man nur die Ran hat und dann einen separaten Conan, der auch ein bisschen moderner gezeichnet ist als die Ran und der Shinichi im Hintergrund? Also ich finde, so wie sie es jetzt gemacht haben, finde ich das eigentlich mehr als in Ordnung. Also so, man hat diesen Shinichi im Hintergrund. Ja, und ich, also dafür, also die Gesten passen, sind halt gut miteinander abgestimmt, finde ich. Mit diesem Fingerzeig. Gefällt mir eigentlich so ganz gut, wie sie es gelöst haben. Ja, also ich kann dem auch nur zustimmen. Also mir gefällt es so auch ja sehr gut, weil der Fokus in diesem Cover vorne quasi liegt auf Ran als Zeichen auch, dass es ihr Sonderband quasi ist, dass es um sie geht. Und von daher hat man das gut und passend gewählt, dass sie hier ja in etwas größerer Montur quasi zu sehen ist. und ja, hat sie sozusagen ja perfekt in Szene gesetzt und ihr ein bisschen Farbe verliehen. Gut, dann schlagen wir den Band auf und werden zuerst begrüßt vom exakt demselben Cover nochmal, nur diesmal in Schwarz-Weiß, falls einen das interessiert hat. Danach skippen wir weiter sofort zum Inhaltsverzeichnis. Wir haben 7 Fälle in diesem Band, 26 Kapitel insgesamt, also wieder mal eine gute Sonderbandlänge, wie ja auch schon hinten drauf stehen, über 400 Seiten. Ja, und man muss aber auf der linken Seite anfangen, das Inhaltsverzeichnis zu lesen. Ich habe angefangen rechts und dachte, hä, wieso geht's mit Akte 4 los? Weil wir lesen ja immer von rechts nach links. Da werden sich die Sonderbände auch nie einig. Egal, ob sie die japanischen sind oder die deutschen exklusiven, das wechselt doch gefühlt irgendwie immer, oder? Komisch. Ging mir genauso wie Olli. Also, naja, aber ansonsten, ja, sehr schlicht gehalten wieder, hat man viel schwarze Tinte ja, verwendet für diese Auflistung. Erinnert an mich irgendwie immer ein bisschen so, vielleicht weil es die erste Special Edition war, die nach Deutschland kam, die Special Black Edition, war das nicht so, dass das da auch schon so tief schwarz gehalten wurde. Naja, wie man es mag. Eine Seite weiter erwartet uns dann ein kleiner Einleitungstext, der die Ereignisse des ersten Kapitels bzw. der ersten beiden Kapitel, die grundlegende Story von Con, nochmal erzählt. Mal wieder ein redaktioneller Beitrag von unserem lieben guten Kevin, der hier auch wieder an diesem Band beteiligt war. Das werden wir nachher auch nochmal, wenn wir zum Impressum kommen. Und dazu sei auch noch erwähnt, dass Kevin und ich tatsächlich an der Fallauswahl für diesen Sonderband beteiligt waren. Von Seiten von EMA hat man da sich Vorschläge von uns eingeholt und sich auch ziemlich genau eins zu eins daran gehalten. Dafür an dieser Stelle nochmal ein recht herzliches Dankeschön an EMA, dass die das ermöglicht haben. Und das heißt, wenn die Fallauswahl kritisiert wird, da ich heute auch den Schnitt übernehme, dann wird das sofort rausgeschnitten. Was? Das kann ich aber nicht glauben. Tja, es ist aber so. Und deswegen fangen wir auch gleich mit dem ersten perfekt ausgewählten Fall an. Ja, der erste Fall ist ein merkwürdiges Geschenk. So wird es hier notiert. Ja, wir fangen an. Akte 1, Fall 1. Ein sehr schönes System. Und ja, das ist ein Fall aus Band 2, den wir vorhin schon mal erwähnt hatten. Ja, und er stammt noch ganz aus der Anfangszeit. Am Anfang sehen wir nochmal, dass die Geschehnisse quasi in der Detektei Mori, wo Ran einen Brief von Natsue bekommt, die im Mondschattenfall sehr ja, präsent war. Da ging es ja darum. Also nochmal ein kurzer Rückblick. Und dann betritt sozusagen ein Mann die Detektei mit ganz viel Schachteln im Arm und die fallen ihm dann alle runter und dann ja, geht sozusagen der Fall los. Der Mann erklärt sozusagen, er möchte Kokoro engagieren, weil ihm halt jemand Geld und diese ganzen Spielsachen jeden Monat schickt. Und inzwischen ist das Ganze schon 2, 3 Jahre her und es hat sich so einiges angesammelt. Und ja, dadurch kam dann im Endeffekt, weil jeden Monat 1 Million Yen kam, sind es inzwischen schon 25 Millionen, was umgerechnet ungefähr 1.900 € entspricht. Also du und meinst ein es bisschen mehr, oder? 190.000. ja, meine ich ja. Ja, Zahlen, ne? Wenn es um so viel Geld geht, da bin ich raus. Also von daher, wisst ihr jetzt, wie es bei mir steht. Ja, ich habe Aber der keine Band war jetzt 25 Millionen auf dem Konto, keine 25 Millionen Yen, nur Euro, deswegen kann ich da nicht mitreden. Nein, okay. Ja, naja, jedenfalls, ja, wundert sich der Mann halt, wer ihm denn das Geld schickt und die ganzen Spielsachen. Die Spielsachen sind schön für seinen Sohn, aber ihm wird's halt unheimlich, deswegen ist er bei Kogoro. Und dann mutmaßen sie so ein bisschen, was denn der Grund oder wer der Absender sein könnte. Und Conan wirft ein, dass es ein Patient sein könnte, weil ja der Herr ein Chirurg ist und führt daraufhin halt aus, was er für Merkmale an den Händen gesehen hat. Und ja, das bestärkt bei Ran sozusagen so ein bisschen das Gefühl, dass Conan nicht Conan ist, weil das für ein Kind ziemlich schlau war, die Schlussfolgerung. Und sie hat jetzt den Verdacht, dass er eventuell Shinichi sein könnte. Ja, dann geht's auf jeden Fall weiter und der Herr Chirurg präsentiert noch einen Brief, wo drin steht, dass die 25 Millionen jetzt abbezahlt sind und dass sich der Absender kommt und von dem Doktor holt, was ihm zusteht. Ja, auch etwas sehr Mysteriöses. Und daraufhin gehen sie dann halt ins Krankenhaus, weil sie nun denken, dass man sich in dem Krankenhaus genauer umsehen könnte und vielleicht aus den Akten was rauslesen könnte. Und ja, Ran geht natürlich auch mit, weil sie immer noch den Verdacht hat, Conan ist Shinichi. Und ja, darum dreht sich der ganze Fall sozusagen. Im Krankenhaus angekommen kommen dann auch noch Blumen, die allerdings nur einmal im Jahr kommen. Ja, und dann geht sozusagen die Ermittlung los. Conan ermittelt weiter und ja, Ran sitzt ihm so ein bisschen im Nacken. Und ja, dann geht es sozusagen darum herauszufinden, wer ist der mysteriöse Absender. Und ja, der Fall entwickelt sich. Conan muss irgendwie gucken, dass er nicht von Ran enttarnt wird. Und ja, wir haben hier einen sehr spannenden Fall für den Anfang. Rans erster Verdacht und dann eben auch noch der Fall mit dem Absender, wo es dann ja gegen Ende hin nochmal ziemlich spannend wird. Und ja, ich denke mal, den Rest kennt man inzwischen auch, wenn der Fall schon einige Jahre her ist, aber sowohl dem Manga als auch dem Anime-Gucker müsste der Fall eigentlich noch sehr gut im Gedächtnis geblieben sein. Ja, dann würde ich doch sagen, wir ja, diskutieren mal darüber, wie denn der Fall war, also ob er gut in den Sonderband reinpasst. Das, was Lasse jetzt vielleicht gleich rausschneidet, wir werden sehen. Nee, also ich finde, dass es ein sehr gelungener Fall ist für den Anfang. Wie gesagt, er stammt aus der Anfangszeit und ja, Ran spielt eine zentrale Rolle in diesem Fall, weil sie halt das erste Mal sich selber Gedanken darüber macht und Zweifel an Conans Identität hegt. Und ja, das Ganze spitzt sich dann ja auch regelrecht so ein bisschen zu. Und wir können gut ihre Gedanken auch nachvollziehen. Wir haben uns, als Kevin und ich uns darüber Gedanken gemacht haben mit dem ersten Fall, hatten wir geschwankt zwischen dem ersten Kapitel tatsächlich und dem ersten Fall dann mit der entführten Tochter, woran dann am Ende nochmal Conan retten darf. Oder halt diesem ersten Verdachtsfall, wo sie insgesamt doch mehr involvierter ist. Und letztendlich haben wir uns als Empfehlung dafür jetzt entschieden. Ja, wie gesagt, Ran spielt eine große Rolle in diesem Fall. Und ich hatte auch, also die ganze Mitte eigentlich ist ja im Prinzip auf sie fokussiert und weniger fast die Fallauflösung fast so ein bisschen nebenbei. Wir konnten die ganzen Hinweise recherchiert. Mir gefällt besonders gut der Moment, wenn sie Shinichi eine Falle stellt, indem sie ihm einfach als Shinichi anspricht und er das einfach so simpel, nicht wahr? Ah ja, hast du gut gemacht, Shinichi. Ah, danke. Moment, was? Und ich finde es sehr schön gezeichnet, wie Ran in diesem einen Panel aussieht, wo sie ihn zum ersten Mal fragt, wo so das eine Auge von ihren Haaren verdeckt wird. Mhm, ja. Das finde ich sehr schön und sehr stimmig. Ja, insgesamt, also von der Fallauswahl her finde ich das tatsächlich auch die bessere Wahl als von den anderen Fall, wo du gesprochen hattest, weil da ging es ja wirklich nur mehr um diesen Karate-Aspekt, um diese Rettung und hier ging es ja wirklich, wie du schon sagtest, dieser Fokus, der war ohne Zweifel zu erkennen und von daher war der Fall thematisch eher sehr gut ausgewählt. Der einzige Kritikpunkt, der natürlich bei sowas vielleicht bleiben könnte, ist natürlich, dass es ein sehr altes Kapitel ist und dass die Zeichenstile nicht mehr das sind, was man heute gewöhnt ist, aber das würde ich persönlich jetzt nicht als Kritikpunkt sehen, weil es war halt nun mal damals der Stil, wie es gezeichnet wurde und das tut ja der Story und den Geschehnissen keinen Abbruch. Von daher war das auf jeden Fall eine gute Fallauswahl. Ja, vor allen Dingen sehen wir auch nochmal Rans Frisur, wie sie früher war. Das ist ja, noch, nicht auch so, mal was Nettes. Noch nicht so hornlastig. Ja, genau. Genau. Und abgesehen von diesem Aspekt finde ich auch den Fall an sich sehr stark. Es ist halt so ein fast klassischer Fall, wie er am Anfang beginnt mit so einer Sherlock Holmes-Deduktion irgendwie. Ah ja, hier, dass es ein Arzt ist. Und dann Zudem ist der Fall auch noch lustigerweise vollgepackt mit Referenzen an irgendwie Gameboy-Spiele, an Goshos alte Manga, Yaiba, Legend of Helga haben sie ja hier in der deutschen Version draus gemacht aus Yaiba. Ja, also ein sehr spannender und sehr klassischer Fall. Ja, was mir noch relativ gut gefallen hat, wenn wir schon dazu kommen wollen, als der Fall beendet ist und dann wieder ein redaktioneller Beitrag von Kevin auf uns wartet, finde ich das Bild, um das nochmal hervorzuheben, was da ausgewählt wurde, auch sehr gut, sehr schön und sehr aktuell. Ja, genau. Generell, um ja mal allumfassend für die redaktionellen Beiträge zu sprechen, so mache ich jetzt am Anfang, finde ich sehr gut, dass sie halt uns immer einen Hintergrund zu ran halt geben, dass, wie in dem Fall, dass sie Karate macht, so ein bisschen über ihre Hobbys, dann später über ihre Familie, über ihre Freunde, dass man sich sozusagen noch ein besseres Bild von der Charakterin machen kann und ja. Dass das Ganze hier, wie schon gesagt, ja, auch nett mit Bildern hinterlegt ist. Ist besser sozusagen, als wenn es einfach nur so ein Text ist. Also, das haben sie sehr gut gemacht. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Fall und Ran hatte schon mal jetzt einen Verdacht und sie hat gleich den nächsten. Nicht wahr, Olli? Ja, es geht weiter mit einem Ranz-Verdachtfall. Hat mich ja an der Stelle so ein bisschen überrascht, dass gleich der nächste kam, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zu dem Fall an sich. Das ist, ja, wie gesagt, der Fall ein Foto aus alten Tagen. Somit geht's los. Oder vielleicht hier besser bekannt bei den Anime-Serien. Den Folgentitel weiß ich gerade gar nicht mehr, aber. Mord ist keine Hexerei. Ah ja, vielen Dank, genau. Und da geht es halt, wie gesagt, um eine Zauberkünstlerfamilie, falls einem das Stichwort mehr sagt. Ja, wir sind am Anfang bei Professor Agatha, wo Conan kurz mit seiner Mutter telefoniert und die beiden sozusagen, ja, ihre Mutter, also Yusako, so ein bisschen was vorwirft wegen Ehebrechen, Fremdgehen und sowas und naja. Und ja, dann gibt es noch ein kleines Gespräch mit dem Professor. Dann geht es aber wieder zum Hauptort der Handlung in die Detektei Mori, wo auch Kogoro gerade ein bisschen Stress mit Eri hat, weil sie ihm wohl einen Klienten vermittelt hat und er überhaupt nicht davon begeistert ist, weil er das so aussieht, als könne er überhaupt nichts selber und sie muss ihm ständig helfen und naja, dann legt sich Conan jedenfalls erstmal aufs Sofa und ja, ruht sich sozusagen ein bisschen aus. Schläft dann dabei ein, bis rankommt. Und ja, sie merkt dann halt das, was für alle Brillenträger ein bisschen untypisch ist, dass Conan halt mit Brille eingeschlafen ist. Und das ist nicht gut für die uns Brillenträger. So, jetzt wisst ihr, dass ich auch eine trage. Weil, ja, wir dann die Brille sozusagen eventuell kaputt machen könnten. Deswegen nimmt sie ihm die Brille ab und ja, blickt dann in Connens Gesicht ohne Brille und dies kommt ihr merkwürdig bekannt vor. Ja, dann wacht Conan aber kurz darauf auch schon auf, nimmt ihr die Brille wieder ab und ja, dann kommen wir zu der Klientin, die schon seit längerem dasteht. Das ist die Frau Nanae Tsukomo. Die ist sozusagen die Ehefrau von einem Zauberkünstler und sie selber ist auch Zauberkünstlerin. Und ja, sie wendet sich jetzt an Kogoro, weil eben ihr Mann sich anscheinend selbst umgebracht hat in seinem Arbeitszimmer. Die haben ihn vor ein paar Tagen, haben die sozusagen den Mann gefunden, sie und die drei Schüler ihres Mannes. Und ja, er hat merkwürdige Nachrichten hinterlassen. Und ja, dann ja, beschließen sie sozusagen, sich am Tatort umzusehen und bevor das allerdings dazu kommt, wird halt gesagt, dass der Mann Motoyasu Tsukomo halt ein bekannter Magier ist und deswegen hat Ran eine Erinnerung, weil sie die Show früher schon mal besucht hat mit Shinichi, will dann ein Foto sich anschauen aus dem Fotoalbum und ja, dabei fällt ihr dann wieder auf, dass der kleine Shinichi so aussieht wie der kleine Conan. Diesen Gedanken nimmt sie mit in das Haus der Zauberkünstlerfamilie, weil sie anschließend halt dorthin gehen, um den Selbstmord genauer zu untersuchen. Sie treffen dann auf die drei Schüler des Magiers, die halt alle unterschiedlich lange da sind und alle unterschiedlich begabt sind. Und ja, dann sehen sie sich sozusagen in dem entsprechenden Hobbyraum um, finden da dann diese Kreidelinien oder Klebeband auf dem Boden, bemerken dann, dass die Leiche eigenartig ruhig da liegt und dann ja, machen sie sich da so ihre Gedanken zu. Conan findet dann auch noch das Telefon und kommt dann schließlich drauf, dass mit den zwei Spielkarten, die der Zauberkünstler kurz vor seinem Ableben hinterlassen hat, eine Nachricht halt bedeuten soll, eine Sterbenachricht. Ja, und dann machen sie sich daran, diese Nachricht zu entschlüsseln und kommen dann dem Täter mehr und mehr auf die Spur und ja, wie im vorigen Fall auch, wird es am Ende dann nochmal ziemlich spannend, weil der Täter, wie auch hier, die Tochter des Magiers, ja, mit dabei sich hat und droht, diese umzubringen, wie wir das eben auch im vorigen Fall mit dem kleinen Tomoya hatten. Hieß er Tomoya? Nee, Yuta hieß er. Naja, ja, jedenfalls, ja, haben wir hier auch wieder den Fall, woran Conan verdächtigt. Und ja, gegen Ende des Falls möchte sie dann sozusagen ihren Verdacht nochmal bestätigen und geleitet Conan zum Hause Shinichis. Ja, das war sehr viel Information. Auch ein sehr interessanter Fall, den wir, denke ich mal, auch alle noch kennen werden. Er gehört auch zu den Anfangszeiten, glaube ich zumindest, oder? Ist er schon in den 20er, 30er Bänden? Ich weiß nee, Band 14. Ja. Band 14, ja. Ja, jedenfalls auch ein, ja, sehr guter Fall, wie ich finde. Und ja, er passt wunderbar zu dem bisherigen Fall mit Rans zweitem Verdacht. Und ja, ich würde sagen, ehe ich jetzt wieder zu viel sage, übergebe ich mal an Lasse, damit er uns vielleicht noch ein bisschen mehr über die Auswahl des Falles schildern kann. Nicht, dass ich wieder irgendwie was sage, was gar nicht stimmt. Genau. Generell, die ganzen Verdachtsfälle sind natürlich, standen ganz oben auf der Liste der Sachen, wo wir gesagt haben, die müssen eigentlich mit rein. Vor allem, weil sie ja in den anderen Sonderbänden nicht so eine große Rolle finden. Die ganzen Fälle mit Randfokus sind ja vor allem zwei Arten von Fällen. Entweder sie hatten Verdacht, zumeist, oder es steht romantisch was mit Shinichi im Vordergrund und diese anderen beiden Sachen werden eben viel von anderen Special Editions Sonderbänden abgedeckt. Sei es jetzt Special Black, Shinichi Edition, Romance Edition und so weiter. Und dieser Fall ist deswegen über die Verdachtsschiene reingekommen. Der Fokus auf Ran ist in diesem Fall tatsächlich ein bisschen niedriger als im anderen, weil sie hier den Verdacht hat sie am Anfang und dann ist sie eher so darauf bedacht, Shinichi die ganze Zeit ruhig zu beobachten, bevor sie ihn am Ende da konfrontiert. Wie Kevin schon erklärt hatte im letzten News-Podcast, will ich das an dieser Stelle auch mal wiederholen, wir hatten ursprünglich vorgeschlagen, dass man die ersten 4 Seiten vom nächsten Kapitel auch noch mit in den Sonderband nimmt, weil dort hier die Situation am Ende aufgelöst wird. Das wurde jetzt stattdessen gelöst mit eben einem weiteren redaktionellen Beitrag, der von Kevin verfasst wurde, als schriftliche Zusammenfassung. Was ich ja persönlich eigentlich, ich hätte es schöner gefunden, wenn man die Seiten noch hätte irgendwie integrieren können, aber besser als gar nichts an dieser Stelle. Auch wenn der Text natürlich an sich gut geschrieben ist. Ja, da hätte ich genau dasselbe gesagt. Also, wie gesagt, er hat es ja schon im News-Podcast angesprochen, deswegen wusste ich ja, dass mich da ein redaktioneller Beitrag am Ende dieses Kapitels erwartet. Und war aber, wie gesagt, so ein bisschen schade. Also diese 4 Seiten, das hätte man ja doch nochmal irgendwie, wäre natürlich das i-Tüpfelchen gewesen, das hätte das noch sehr gut gemacht. Und ansonsten, wie gesagt, der Fokus war jetzt weniger als im ersten Fall. Und dann mehr auf das sich ran zurückgehalten hat und stiller Beobachterin war. Aber ansonsten natürlich thematisch auch hier eine sehr gelungene Auswahl. Und schließt sich dann schön in diese Reihe der Verdächtigung, die wir jetzt schon im vorherigen Kapitel hatten, an. Genau. Qualitativ ist dieser Fall, ja, das Problem ist, finde ich, dass dieser Fall so im Verbund war immer mit dem nächsten Fall, nämlich der Onkel aus Brasilien, falls wir uns daran erinnern. Das geht ja so relativ nahtlos ineinander über, weswegen ja auch diese 4 Seiten im nächsten Fall erst mit drin sind, der ja dann gar nichts mehr mit dran zu tun hat, leider. Und der Fall litt in der Vergangenheit immer so in meiner Betrachtung darunter, dass der nächste Fall mit dem Onkel aus Brasilien länger und eigentlich auch besser ist. Das ist hier quasi so ein Aufwärmfall. Das ganze Magiermotiv wird natürlich gut bedient. Darauf kommt Gosho ja auch immer mal wieder zurück. Und wir haben hier einen der üblichen Unterwäschewitze, als die ganzen Tauben unter Rans Kostüm hervorfliegen. Auch immer für einen Lacher gut. Ja, ein durchaus solider Fall, aber tatsächlich finde ich diese ganzen Ran-Momente eigentlich fast besser als den Fall an sich. Ehrlich, also ich muss sagen, ich fand den Fall an sich eigentlich auch gut. Gerade ich weiß natürlich auch, dass Onkel in Brasilien danach kommt, aber ich muss sagen, auch wenn du mal den Fall so liest, also liegt vielleicht auch daran, dass ich auch so ein Fan von diesen Magier-Motiven bin, mal abgesehen von Kaito Kid, auch von den Magier-Sachen an sich. Deswegen fand ich den Fall dann ganz interessant, wie das mit den Ringen war, mit den Spielkarten und so, dass man diese Magier-Elemente dann auch mit eingebaut hat. Fand ich eigentlich sehr gut, also auch falltechnisch. So dass ich sogar sagen würde, dass das rückt sogar die Ran-Momente ein bisschen in den Hintergrund für mich. Aber ja, tut ansonsten dem Fall ja keinen Abbruch. Vielleicht profitiert der Fall davon auch, wenn man ihn zweimal liest, tatsächlich. Einmal ganz normal und beim zweiten Mal eher sich auf die Ran-Momente konzentriert, weil die eben im Hintergrund sind. Und vielleicht gewinnt der Fall dadurch sogar noch, wenn man das so ein bisschen so betrachtet. Und wie gesagt, auch mit dem Onkel aus Brasilien. Vielleicht gewinnt er ja auch dadurch, dass man ihn in diesem Fall jetzt mal so ein bisschen separat betrachtet. Ja, was natürlich auch, wie du sagtest, so, was man ja immer im Hinterkopf hat, ist natürlich, dass Ran ja schon am Anfang das Bild schon direkt hat, gesehen hat, ja, bevor das irgendwie losgeht und so, dass man schon selbst als Leser ja schon, eigentlich auch schon beim ersten Lesen, schon immer diesen Hintergrund hat. Naja, Ran, der ahnt ja was, also da wird noch was kommen. Von daher weiß ja auch der Leser und hat dann der Leser auch immer dieses Ran, diesen Ran-Gesichtspunkt im Hinterkopf, denke ich. Von daher gefällt es mir ja, wie gesagt, die Auswahl sehr gut. Ja, ich fand, oder was heißt, fand, ich finde auch, dass der ja, Fall gut in diesen Sonderband reinpasst. Wie vorhin schon gesagt, er knüpft gut an das Verdachtsmotiv an. Von daher sehr schön, dass es quasi nochmal in die gleiche Richtung geht. Und ja, das Ran hier, ja, ist zwar hier jetzt nicht so aktiv quasi mit ihren Gedanken dran beteiligt wie im ersten Fall, aber dennoch, ja, hat sie ja einen nicht unberechtigten Teil quasi bei der Handlung mit dabei, und es ist dann halt auch ja sehr schön zu sehen, und auch Connens Nervosität finde ich es sehr gut nachzuvollziehen, als er dann da seine Erklärung präsentieren soll, aber eben auch nicht zu klug daherreden soll, dass er dann so ein bisschen im Hintergrund da handelt. Und ja, das ist dann, finde ich, sehr schön, dass man dem quasi folgen kann. Und ja, auf der anderen Seite fragt man dich dann auch so, ja, ran, nun, wann geht's denn mal weiter, ne? Also, wann merkst du es denn hier so, dass Ran im Prinzip jeden Moment sagen könnte: Ich weiß, dass du es bist, jetzt sag es doch endlich, oder irgendwie so, dass sie das dann aufdeckt. Aber das haben wir ja dann am Ende. Ja, und um kurz auf den Text noch einzugehen, ja, finde ich auch ein bisschen schade quasi, dass man die Bilder dann nicht noch mit dazu gepackt hat, weil es waren ja nun nur noch ein paar Seiten mehr. Warum Egmont sich in dem Fall nicht darauf eingelassen hat, weiß ich nicht. Vielleicht wollten sie bestehende Fälle nicht auseinanderreißen. Oder der Abschluss quasi hätte nicht gut gepasst, dass die Bilder irgendwie nicht Vielleicht gut. sind das auch Kostengründe, dass man sagt, ja, dass wenn man dann nochmal Sachen aus dem Kapitel abdruckt, dass das nochmal Lizenzgebühren sind. Also für jedes Kapitel, was abgedruckt wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, vielleicht dürfen die das auch nur halt entsprechend zusammen abdrucken. Ich weiß es nicht. Nee, das haben sie ja bei der ersten Shinichi-Edition mit dem, nee, oder was? Was, nee, war es die? War es die Sherry Edition oder war es die Shinichi Edition, wo man den mit dem Fall mit dem Schwarzen Ritter? Da ist doch immer das Problem, dass dieser Cliffhanger mit Haibara mit der Pistole am Bett Ja. am Ende von einem Fall ist und dann die Auflösung mit dem Blumenstrauß erst am ersten Kapitel vom nächsten Fall ist. Und das hat Egmont doch mal in einem Sonderband. Ach, verflixt, mir fällt jetzt nicht ein, welches jetzt war. Aber das haben sie da doch auch gemacht, dass sie das eine Kapitel nur partiell angeschnitten haben und dann den Übergang mit einem redaktionellen Text danach gelöst haben, aber vorher diese ersten Seiten aus dem ersten Kapitel des nächsten Falles mit dieser Auflösung abgedruckt haben. Deswegen haben wir es hier aber vorgeschlagen, dass man es hier wieder auch so machen könnte, weil Egmont es schon mal gemacht hat. Ah ja, dann fragt man sich allerdings wirklich, warum man das nicht gemacht hat, weil bei 400 Seiten hätte die ein, zwei Seiten auch nicht mehr viel ausgemacht. Naja, von daher aber gut gelöst, sag ich mal, mit dem kleinen Text, der das Ganze dann noch so ein bisschen entschärft und erzählt, wie es denn dann doch weitergeht. Und ja, von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe jetzt kurz nochmal im Wiki nachgeguckt. Es war tatsächlich die Sherry Edition, wo das so gemacht wurde, dass man von einem Kapitel auch wieder 4 Seiten, lustigerweise, zusätzlich mit abgedruckt hat. Gut, trauern wir nicht zu lange diesen 4 Seiten hinterher, denn als nächstes erwartet uns ein fünfteiliger Fall. Mord auf der Skihütte wird da genannt im deutschen Anime. Auch wieder relativ nahe tatsächlich dran. Der Sprung ist diesmal nicht so groß zum vorigen Fall, denn er stammt in diesem Fall aus Band 14 und 15. Rankon und Sonoko sind auf Skiurlaub in den Bergen und treffen dabei eine Gruppe Lehrer, männliche Lehrer, die sie zuerst anbaggern wollen, aber dann ist in der Gruppe auch dabei eine alte Grundschullehrerin, Frau Yunehara von Ran und Sonoko, die dann erstmal ihre Kollegen davon abhalten muss, ihre alten Schülerinnen abzuschleppen. Naja gut, die Lehrer heutzutage. Aber aus alter Verbundenheit lädt dann Frau Yunehara die beiden Teenagerinnen und Con eben ein mit zu sich auf die Skihütte, wo verschiedene Lehrer eben ihren Urlaub zusammen verbringen. Und oben auf der Skihütte wird es dann aber schon schnell unheimlich. Es ist ein heftiger Schneesturm angekündigt, das heißt, potenziell könnte man abgeschnitten werden. Einer der Lehrer ist viel zu spät dran und jeder fragt sich, wo er ist. Dann passiert es, Frau Yunehara wird angegriffen. Dann kommt auch noch ein mysteriöser Reporter dazu, Atsushi Mori, der so ein bisschen zwielichtig hinter den Lehrern hinterher spioniert, aber sie können ihn auch nicht wegschicken, weil Schneesturm ist halt schlecht. Man kann einen Mann nicht vor die Tür sitzen, wenn er draußen erfrieren würde. Und dann geht das Desaster los. Frau Yunehara wird angegriffen und Sonoko, die die Lehrerin findet, wird ebenfalls angegriffen und fast erwürgt. Der Lehrer, der zu spät war, wird erfroren an der Türklingel gefunden. Ein weiterer Lehrer wird ebenfalls erwürgt. Und der Reporter, zu allem Überfluss, ist nicht nur den Lehrern her, sondern hat auch noch Wissen über Shinichi und wirkt sehr, sehr zwielichtig. Conan steht während dieses Falls im stetigen Kontakt mit zu Professor Agasa mit seinem O-Ring-Telefon, tatsächlich, weil zu diesem Zeitpunkt Handys noch nicht so weit verbreitet waren. Aber er hat dann ein Problem gegen Ende. Er kann den Fall nicht mit Sonoko lösen, weil die war den halben Fall lang bewusstlos von dem Angriff und hat deswegen keine Ahnung. Er kann den Fall auch nicht wirklich als Shinichi lösen, weil dann Atsushi Mori einen Artikel über ihn schreiben würde und dann würde seine könnte es an die schwarze Organisation davon erfahren, dass er noch lebt. Und er kann den Fall auch nicht so wirklich als Shinichi lösen, weil Ran natürlich auch noch dabei ist und sie ja gerade erst ihren Verdacht hatte, was natürlich da auch eine Rolle spielt. Deswegen entscheidet er sich dafür, dass er als Shinichi, also Ran innerhalb des Falls erwischt ihn Ran mal beim Telefonieren und denkt, er telefoniert mit Shinichi, der bei Professor Agasa ist. Das nutzt Kon dann aus und macht es so, dass er über die Fliege, mit der man tatsächlich direkt das O-Ring-Telefon anrufen kann, dann den Fall Ran die Lösung erzählt und sie spielt dann die Detektivin quasi. Mit halt Knopf im Ohr und gibt da seine Deduktion wieder, seine Schlussfolgerung, wer denn nun der Täter ist, der unter anderem ihre geliebte Lehrerin aus der Grundschule angegriffen hat. Und es entwickelt sich eine Fallauflösung, die in der Tragik für den auflösenden Detektiv eigentlich fast so unerreicht ist in der Serie. Und führt zu einem sehr ikonischen und sehr traurigen Abschluss eines sehr guten Falls, wie ich finde. Denn ich muss sagen, der Skihüttenfall ist eigentlich meiner Meinung nach sogar der stärkste, beste Fall in diesem Sonderband. Ja, also würde ich auf jeden Fall mit dir d'accord gehen, weil, also das war der Fall für mich, wo absolut unumstößlich auch klar war, dass der Fall auf jeden Fall in diesen Sonderband gehört. Ja, da hätte ja gar kein Weg dran vorbeigeführt. Und ja, die Gründe sind, denke ich, be allseits bekannt und ist natürlich auch ein Fall, der den ja, wahrscheinlich allen deutschen Zuschauern oder Lesern im Gedächtnis geblieben ist, auch eben, weil da diese besondere Tragik doch dahinter steckt. Ja, und insgesamt auch falltechnisch wieder, ich weiß noch beim ersten Schauen damals, nicht beim ersten Lesen, aber beim ersten Schauen damals, hatte ich mir auch dann so natürlich Gedanken drüber gemacht und so, wie ist es denn jetzt passiert? Und hat man so richtig mitgerätselt und es war total verzwickt, die Situation. Ja, und das macht den Fall so ein bisschen aus und dass es dann in dieser Tragik mündet, ich sag mal, also sehr schön, will ich jetzt nicht sagen, aber weil es für den Charakter Ran jetzt nicht schön ist, aber als Leser, auf jeden Fall sehr gut. Ja, schließe ich mich an. Also für mich war auch klar, dass dieser Fall auf jeden Fall in der Ran-Edition drin sein wird. Eben gerade, weil sie am Ende quasi den Fall auflöst und als, ja, Detektivin den Anwesenden quasi die Schlussfolgerung vorträgt und damit, ja, einen wichtigen Beitrag leistet, weil sie ja das alles rüberbringen muss und ja, dann merkt man im Prinzip auch, wie sie da am Ende ja in diesem Gewissenskonflikt steht. Erst ist sie total selbstbewusst und als sie dann quasi erfährt, wer der Täter ist, dass sie dann da so ein bisschen mit befangen ist, dann aber trotzdem halt weitermacht und dem Ganzen dann zum Ende bringt. Das zeigt auch ihren starken Charakter, finde ich. Und ja, man hat in diesem Fall sozusagen eigentlich sehr viele Seiten von ihr gesehen, sei es nun als liebevolle Freundin, wie sie sich um Sonoko kümmert, als Karate-Ass, wie sie die Tür eintritt, oder als ja, selbstbewusste Detektivin, die dem Reporter mal eben vor die Füße wirft, ja, schreiben Sie Ihren Artikel, schreiben Sie Privatdetektiv Kokoro Moris Tochter löst brillanten Fall auf der Skihütte, hat sie ja mal ebenso sich aus dem Gedächtnis ausgedacht und wirkte dadurch sehr selbstsicher. Ja, und dann eben die traurige Wendung am Ende, wo man auch noch mal richtig mit ihr mitfühlt und am liebsten sie direkt trösten möchte. Also ja, hier kommt sie voll auf ihre Kosten in diesem Fall und ja, von daher, ja, wenn wir ihn bewerten würden, würde ich ihn mit der Höchstpunktzahl bewerten. Ja, weil ich auch finde, dass der Fall an sich, der gefällt mir auch sehr gut. So dieses Ereignis in der Vergangenheit, was da irgendwie ruht und mysteriös ist und präsent ist. Und dann Shinichis Zwickmühle mit diesem Reporter da. Und ja, also stimmt einfach alles zusammen. Und ja, auch am Ende der redaktionelle Beitrag passt auch, indem er sich auf das eben O-Ring-Telefon bezieht, was mir so dann auch noch gar nicht wieder bewusst war, dass das quasi nur einmal aufgetreten ist, aber so ist es anscheinend. Ich frage mich, warum es nicht öfter aufgetreten ist. So ist es leider nicht. Dazu wollte ich Ja, nämlich das noch wollte ich nämlich kommen. auch nachfragen, weil mir kam da auch irgendwie ein Sinn. Also, ich hätte jetzt gesagt, im Manga wäre es vielleicht nicht, aber im Filler war das doch sicher nochmal. Aber bitte, Lasse, wenn du da Ja, mehr nee, weißt. nee. Ja, da hat sich leider ein Fehler eingeschlichen bei Kevin. Denn, also, es ist ja auch nicht der erste und letzte Auftritt. Also, es war ja vorher schon mal im Manga, das steht ja da aber auch nicht drin. Aber leider ist es nun mal auch nicht der letzte Auftritt. Teilweise wird es. Es wird ja, also es wird noch sehr viel öfter benutzt. Also auch wenn man sich zum Beispiel an den Fall erinnert mit Heiji auf dem Kreuzfahrtschiff, da telefoniert Con ja auch damit und später auch noch in Band 33 teilweise, also wirklich noch sehr, sehr viel später, wird das Ohrring-Telefon benutzt. Ich weiß nicht ganz, wie sich dieser Fehler eingeschlichen hat. Ja, aber ganz korrekt ist es leider nicht. Dieser erste Aspekt zumindest, der zweite Aspekt, dass man sagen muss, die Erfindung ka kam zu einer Zeit in den Manga, wo eben Handys noch nicht so weit verbreitet war. Das stimmt. Deswegen gibt es das Ohrring-Telefon. Aber man muss ja auch dazu sagen, in diesem Fall wurde es ja wirklich zu seinem vollen Potenzial benutzt. Weil normalerweise ist es einfach nur eine Ausrede, dass Con irgendwie ein Handy hat, obwohl Kinder keine Handys haben. Aber in diesem Fall wird ja wirklich dieses Potenzial davon richtig ausgenutzt und auch eben die Funktion, dass man mit dem Stimmenverzerrer ohne Telefon direkt das zu dem Ohrring-Telefon funken kann, was hinterher, dass diese Funktion wird hinterher tatsächlich nie wieder eingesetzt. Also das macht die Benutzung des Ohrringstelefons in diesem Fall zumindest einzigartig. Ja, wenn wir noch bei Anmerkungen sind, also hat jetzt mit dem Fall an sich nicht groß was zu tun, aber was mir aufgefallen ist, vielleicht ist es auch nicht so relevant, aber als mir ist aufgefallen, auf den Handrücken steht ja immer jeweils ein Schriftzeichen oder jeweils eine Namenssilbe. Und an der Stelle, wo der erfrorene Lehrer in die Skihütte fällt, sieht man ja auf der einen Seite, auf dem letzten Kapitel, da liegt er ja in dieser Eingangshalle und dann sieht man ja auch seinen Handrücken, der zur Hälfte mit Schnee bedeckt ist, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man das Schriftzeichen da noch hätte gut erkennen können. Und ein paar Seiten weiter sieht man dann auch ja, wie das Ko direkt zentral in der Mitte der Handfläche steht, aber auf dem, ja, Handrücken quasi, wo er da in diesem in der Eingangshalle liegt, da sieht man die Zeichen nicht. Da hätte man meines Erachtens nach die Zeichen eigentlich auch erkennen müssen. Ist mir nur beim erneuten Lesen nach so langer Zeit mal wieder aufgefallen. Deswegen dachte ich, erwähne ich es mal wieder kurz, weil wir ja auch in dem Band einige Fälle haben, die schon sehr lange her sind. Ja, tatsächlich ist mir was anderes mit dem Handrücken aufgefallen, weil einmal war, glaube ich, die Silbe Mi nicht übersetzt oder Typewriting oder wie man das nennt, also nicht ins Deutsche gemacht, sondern war noch im Japanischen da, wo Yonehara sich an die Kopfwunde gefasst hatte, dass mir das auch aufgefallen, dass das nicht naja, retuschiert wurde oder angepasst wurde. Aber das nur als wirklich Kleinigkeit noch zur Anmerkung. Ja, das erste ist einfach irgendwie ein perspektivisches Ding, was Gosho sich damals geleistet hat. Das andere ist, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so inkonsequent gelettert, weil Ja. das Mi, wenn sie sich an die Hand fasst, nicht so ganz gut zu sehen ist, das Japanische. Dass man das vielleicht auch, dass man das nicht so gut ins Deutsche anpassen konnte, Ja, irgendwie, weil wobei das so halb nicht zu sehen ist. ich würde sagen, es ist schon das Deutsche, weil wenn wir die Stelle uns nochmal ansehen, wo sie sich an den Kopf fasst, da sieht man ja mehr ihre Hand so von vorne quasi Ja, und dann da der Witz ist ja, sieht. du kannst ja mit dem Mi, du kannst rein theoretisch könntest du da schon noch das M da oben, dass man das halt nur gerade nicht sieht, die Spitze von dem M oder den I-Punkt oder so. Aber Ja, so würde ich das ich deuten. glaube, das war einfach, ja, einfach nicht gemacht worden. Weil das japanische Mi hat ja in der Mitte keinen dritten Strich. Das Nee, geht ich ja, hätte das hat er als links ein und Katakana-Mi. rechts. Ich hätte das als Ach, Katakana-Mi das gelesen. Katakana. Ich Ach so, ja, das. weiß jetzt nicht, wie es im japanischen Original war. Das sind, ist es Katakana-Mi, ja. Ach so, ein Katakana. Ja gut, dann sind es natürlich diese drei runterfolgenden Striche, das ist richtig. Ja, nun, da haben wir ein Rätsel, was wir im Forum diskutieren können. Ja, allgemein sind die, ja, dazu kommen wir später auch nochmal, die Fehler aus den individuellen Bänden, wie es bei den EMA-Sonderbänden leider üblich ist, nicht korrigiert worden. Wo dann hier zum Beispiel auch mal irgendwo ein Leerzeichen fehlt. Oder ein anderer Fehler, der sich auch wieder bei diesem Sonderband eingeschlichen hat, wenn man das auf der vorletzten Seite von dem Fall zum Beispiel sieht, dass man da schon sieht, dass das Shinichi in der letzten Sprechblase, weil die Seiten eben einen Abstand wieder in der Mitte einen weißen Abstand haben, ist teilweise Schrift am Rand ein bisschen abgeschnitten. Das ist hier bei dem Shinichi noch nicht so relevant, aber wenn wir jetzt gleich zum nächsten Fall kommen, dann sehen wir, dass da teilweise Namensboxen, die eher so weiter unten waren, so ein bisschen abgeschnitten sind leider. Das haben sich also wieder die üblichen Fehler leider inzwischen bei einem EMA-Sonderband auch wieder eingeschlichen. Dann würde ich aber mal sagen, wir kommen auch gleich zum nächsten Fall. Und das ist diesmal der Fall um die erste Liebe vergisst man nicht, wie es im deutschen Anime heißt. Rankon und Sonoko sind bei Shinichi in der Bude und putzen, leider noch ohne Unterstützung von Subaru Okia, aber dafür mit einem interessanten Gesprächsthema, nämlich, wer ist eigentlich Shinichis erste Liebe? Und Sonoko glaubt, ja, erstmal glaubt sie scherzhaft, es ist Yukiko, aber dann sagt sie doch, ja, aber vermutlich bist das doch du ran. Und Conan denkt sich dann auch so, habe ich eigentlich keine Lust auf das Gesprächsthema, doch dann, wie bestellt, klingelt an der Tür Asami Uchida, die 18-jährige Universitätsstudentin, die früher an derselben Mittelschule wie Ran, Sonoko und Shinichi war, und schnell in Verdacht gerät, hey, Moment, da hat doch mal früher irgend so ein Typ aus dem Fußballclub hat ihr doch irgendwie seine Liebe gestanden angeblich, und Asami sagt auch, Shinichi war meine, er war meine, ich war seine erste Liebe. Und dadurch kommt eben ganz viele Selbstzweifel und Irrungen und Wirrungen in Ran zum Vorschein. Und sie verbringt den gesamten Fall eigentlich damit, teilweise in Selbstzweifeln zu stehen, nämlich dass sie sich denkt, ja, Hasami und Shinichi, das, sie ist ja eigentlich schon viel besser als ich. Und um diesen Punkt zu unterstreichen, falls euch das mal aufgefallen ist, das kann man ja auch noch gut vergleichen. Asami, ich bin mir sicher, dass es kein Zufall ist, dass sie sehr aussieht wie Ran in ihrem frühen Design, bevor Gosho sie so ein bisschen angepasst hat in den Weg, wie Ran heute aussieht. Asami sieht ja sehr aus wie eine Prototyp Ran. Von der Frisur her auch und alles. Und ich bin mir sicher, das ist kein Zufall. Sie kennt, er ist angeblich ihre erste Liebe, sie kennt seinen Lieblingskuchen und alles und Ran hat dann so ein bisschen Zweifel, doch als Asami sie alle zu ihrer Geburtstagsparty einlädt, wo auch Kogoro mitkommt, und Asami dann in einem brennenden Haus fast ums Leben kommt, zögert Ran keine Sekunde und stürmt zusammen mit Con in das Haus, um ihre Liebesrivalin zu retten, denn Ran ist stark und keine Selbstzweifel der Welt würden sie davon retten, ein Leben zu retten. Und am Ende kann Con den Fall lösen und das Liebesmissverständnis klärt sich auch auf und wir kriegen einen kleinen Flashback, wo Shinichi erklärt, ja, er liebt eigentlich jemand anderes, nämlich eine sehr schöne Liebeserklärung darüber, was er an Ran so gern hat, auch wenn sie es dann in dieser Situation am Ende des Falls vorspielt, dass sie es nicht versteht, wen Shinichi damals gemeint hat, sehr zur Verzweiflung von Sonoko und teilweise auch Kon, der sich dem das aber ganz recht ist, dass das Thema nicht weiter erörtert wird. Ja, auch ein sehr klassischer Ran-Fall. Diesmal ohne Verdacht oder Detektivrolle, aber dafür, ja, sie, ich finde es einen sehr wichtigen Fall für Shinichi und Ran und auch ein, tatsächlich ein Fall, der eher so weniger berücksichtigt wird in anderen Sonderbänden und ein Fall, der einfach gut Rans Emotionalität auch zeigt und dass sie dann, dass dann eben nicht immer die wütende Eifersucht ist, die wir teilweise auch haben, sondern auch einfach, dass man auch ein bisschen an sich selbst zweifelt und fragt, wie das so mit den Gefühlen ist. Aber gleichzeitig ist sie dann, hat, kriegt sie dann eben auch die starken Momente, wo sie halt mit Con zusammen in das brennende Haus rennt. Und der Fall an sich ist auch sehr toll, auch wenn man da merkt, an der Mordmethode, dass dieser Fall auch schon ein kleines bisschen älter ist. Ja, man merkt den Run-Fan bei dir. wenn man dich so reden hört bei diesem Fall. Mir hat der Fall, war tatsächlich auch so ein Fall, wo ich sage, der muss eigentlich in den Rand-Sonderband rein. Und was mir besonders gut gefällt, wir hatten jetzt so diese Verdachtsmomente vorher und wir hatten jetzt diese Auflösung auf der Skihütte. Aber hier haben wir jetzt nochmal diesen Romance-Aspekt, der so auch noch nicht in der Romance Edition behandelt wurde. Und das hat mir ganz gut gefallen. Und was natürlich auch gut ist, du hattest jetzt angesprochen mit diesem, sie zögert da keine Sekunde, man sieht auch ran in Action, also wie sie da in dieses Haus reinstürmt und sowas, wo man auch sagen muss, ja, da ist, das zeichnet diesen Charakter auch aus. Und deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen und ich bin froh, dass auch dieser Fall in diesen Sonderband geschafft hat. Ja, bin ich auch sehr froh drüber, weil, wie Lasse schon gesagt hat, wird hier Rans Charakter auch wirklich sehr gut dargestellt. So dieser, ja, dieser wirklich gutmütige Engel quasi, weil am Anfang erfährt sie sozusagen, ja, da ist eine Liebesrivalin, die Shinichi, die wahrscheinlich sehr viel besser zu Shinichi passt als ich selber, weil sie weiß, welchen Kuchen er am liebsten isst und sie kann den perfekt für ihn backen und ja, das passt einfach zusammen und dann war sie früher die Fußballmanagerin und Shinichi liebt Fußball und das passt eigentlich alles wunderbar zusammen und deswegen sieht Ranya da auch in dem Moment dann, als sie mit Sonoko spricht, so ein bisschen ja, sich im Aus sozusagen, dass sie eigentlich gar keine Chance gegen Asami hat. Und trotzdem, als es dann später daran ging, dass sie in Gefahr ist, dann, wie schon Lasse schon gesagt hat, zögert sie keine Minute und rettet diese Person, die eigentlich eine Rivalin für sie ist, aber die ja trotzdem für sie eine wichtige Person geworden ist, weil sie ihr ja auch ein bisschen was über Shinichi sagen konnte und ran sich so ja auch ein bisschen mehr zu Shinichi, ja, hingezogen fühlt, also sie erfährt so ein bisschen mehr was über ihn und sieht Asami dann als gute Freundin und ja, auch als sie dann später im Krankenhaus aufwacht, ist ihr erster Gedanke, ja, wo ist sie? Und ja, denkt dann nicht so an sich selbst, also sehr schön dieser Charakterzug, dieses, dass überhaupt keine negativen Gefühle in ihr da aufkommen und das Eifersuchtsthema quasi, was ja in anderen Conan-Fällen schon oft zum Mord geführt hat. Von daher, ja, ein wirklich gelungener Fall und dieser muss auf jeden Fall, und er ist ja auch in diesem Ran-Sonderband drinne, von daher, ja, habt ihr alles richtig gemacht. Einen Aspekt, den ich noch kurz erwähnen wollte, was natürlich auch so ein bisschen rausgefallen ist, weil die Seiten nicht mit drin sind und weil auch die Auflösung von dem Fall war, von Mord ist keine Hexerei nicht mit drin war, ist ja, dass in dieser Periode, also nachdem Mord ist keine Hexerei, worin ja auch der Skihüttenfall und auch dieser Fall, die erste, die du vergisst, manchmal beim 18. Feld ist, dass Ranya in dieser Zeit weiterhin ihren Verdacht gegen Shinichi, gegen Conan hat. Den hat sie ja bis Band 26 mit dem Theaterstück, wo sie Shinichi zum ersten Mal zurückverwandelt. Und deswegen finde ich hier auch einen der schönsten Momente ist, wenn Ran im Krankenhaus aufwacht und sie mit Sonoko darüber redet, wie Conan ihr geholfen hat, da auch irgendwie gesagt hat, hier setzen die Helme auf und so. Und wo Ran dann mit dem sanften Blick so sagt, so, ja, das war seine Idee, Punkt, Punkt, Punkt und so. Und weil sie sich ja auch im Zwiespalt einhat, das, was wir schon erklärt haben, ist mit ihr, wem mag Shinichi wirklich und so. Und einfach dieser Blick, das finde ich ein sehr schöner Aspekt auch dieses Falls, den jetzt leider hier nicht so drin ist, wenn man den Sonderband am Stück liest, aber gut, das konnte man auch kaum herstellen leider. Was ich noch anmerken würde, was mich so immer ein bisschen stört an der Geschichte, also ich finde, Asami ist auch ein schöner Charakter gewesen und hier hat man es geschafft, dass dieser Charakter von so einer unnahbaren Miss University Person irgendwie sich entwickelt hat, dann zu am Ende, wo sie dann sagt, naja, ich habe dir noch die falschen Zutaten verraten für den Kuchen, ich bin halt auch nicht so perfekt, wo man gemerkt hat, na, da ist nur so eine Charakterentwicklung bei Asami gewesen, dass man diesen Charakter dann nicht nochmal irgendwie auftreten lässt, sondern dass man sagt, naja, der hat jetzt hier seine Funktion erfüllt in diesem Kapitel und wir lassen den nie wieder auftreten, dass sich das Gosho so denkt, finde ich manchmal immer ganz schade, ja, dass man wie sagt man, diesen Bezug nochmal hat, wie jetzt zum Beispiel Natsu Hatamoto ganz am Anfang, Wo man nochmal gesagt hat, ach, die haben nochmal einen Brief geschrieben, wie nett. Und dass man sowas hier dann die Chance vertut, dass man da hier einen Charakter entwickelt hat und eingeführt hat und den dann nicht mehr wieder benutzt, das finde ich immer ein bisschen schade. Und das ist mir hier wieder besonders aufgefallen, wo ich mir dachte, naja, da hätte ich vielleicht nochmal den ein, zwei Fälle mehr mit diesem Charakter, vielleicht ein paar Bände später, hätte ich ganz gerne gelesen. Und das fällt mir hier nochmal auf, aber das soll ja den Band selbst nicht schlecht machen. Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich lustigerweise jetzt, wo ich drüber nachdenke. Wir hatten ja im zweiten Fall die Magier und der eine Magier davon, der Sanada, der wird ja auch öfter mal erwähnt tatsächlich hinterher. Das war auch so ein Charakter, der war so interessant und der hat da hinterher noch so ein paar Cameos bekommen. Und tatsächlich auch im vierten Fall, ich finde so Atsushimori, der Reporter, ist auch so ein Charakter, den hätte man auch noch ruhig mal wieder auftreten lassen können. Gerade weil wir ja auch keine wirklichen wiederkehrenden Journalistencharakter in der Serie haben. Weil der war auch so ein interessanter Charakter, der vielleicht noch ein paar Auftritte verdient hätte. Und Asami, stimme ich hier zu, auch wenn das mit dem Sonderband nichts zu tun hat, aber allgemein in der Geschichte von Kon Asami wäre, wenn sie keinen Auftritt hat, wenigstens dass Shinichi und Ran mal irgendwie drüber reden in dem Sinne, dass das irgendwann mal wieder zur Sprache kommt. Ja, das stimme ich dir voll und ganz zu. Mit dem Journalisten hast du eh genauso recht. Das bietet sich ja eigentlich geradezu an, dass man dann nochmal sagt, man führt so einen Charakter ein, der dann vielleicht immer mal ein bisschen wieder nachhakt oder sowas. Ja, ist eigentlich ein bisschen schade. Vielleicht dachte sich Gosho auch, ah, der heißt ja auch Atsushimori. Vielleicht ist es zu verwirrend auf Dauer. Gut, dann hätte er ihn vielleicht anders benennen sollen. Naja. Im nächsten Text erfahren wir dann, im nächsten redaktionellen Beitrag erfahren wir dann von einer Eigenheit der japanischen Sprache, wie das mit den Suffixen da so ein bisschen funktioniert, eben mit dem guten alten Ranechan, was wir im Deutschen so nicht haben. Kleines Trivia diesmal zwischendurch. Und dann gehen wir zum nächsten Fall über, machen einen großen Sprung, ganz großen Sprung von Band 18 zu Band 42, mitten in einen Höhepunkt des Wermut-Arcs, womit wir auch leider so ein bisschen unpassend fast anfangen für eine Ran-Edition, nämlich mit Jodys Flashback-Traum, den sie hat. Und dann verabschiedet sich Jody danach von der Klasse von Ran, Sonoko und Shinichi, den sie ja im Unterricht nie zu Gesicht bekommen hat. Aber Ran und Sonoko wollen sich von ihrer Lehrerin vernünftig verabschieden und sagen, hey, warum schmeißt man nicht so kleine improvisierte Abschiedsparty? Und für diese kleine Party wollen sie dann noch etwas einkaufen gehen, wobei Ran und Sonoko sagen, hey, wir kennen da einen Supermarkt, da wohnt, da arbeitet eine alte Mitschülerin von uns aus der Mittelschule und da gehen wir doch mal hin. Doch als sie da ankommen, steckt ihre Mitschülerin in großen, großen Schwierigkeiten. Denn sie wird von ihrem Chef beschuldigt, Waren zu stehlen und steht kurz davor, nicht nur gefeuert zu werden, sondern auch noch an die Polizei übergeben zu werden. Und jetzt liegt es an Ran, Sonoko und Jody, die Unschuld von Aya, ihrem ehemaligen Mitschülerin, zu beweisen. Doch dabei verhindert Jody, dass Conan eingeschaltet werden kann, was Sonoko und Ran relativ schnell tun wollen. Und deswegen liegt es vor allem an Ran in diesem Fall, das Rätsel um die verschwundenen Sachen im Lebensmittelladen aufzuklären. Und dieser Fall wird deswegen auch sofort für eine Ran-Edition immer eigentlich genannt, oder beziehungsweise auch als einer der Highlight-Fälle von Ran genannt, weil in diesem Fall tatsächlich löst Ran den Fall komplett alleine. Später im letzten Kapitel ruft Shinichi auch nochmal an und bestätigt das und sagt, ja, du hast schon recht, aber im Prinzip hat Ran hier zum ersten Mal im Manga, im Anime hatten wir ja mal einen Filler, wo sie den Fall gelöst hat, aber hier zum ersten Mal im Manga löst Ran komplett einen Fall alleine und sie macht es auch erneut wieder sehr, sehr gut. Ja, tritt er sehr selbstbewusst auf. Und wie du sagtest, im Vergleich zum Mord auf der Skihütte haben wir hier wirklich diesen Fall, diesen Hauptaugenmerk mit dieser Falllösung, die sie selbst durchführt und das einfach nur nochmal bestätigen lassen möchte. Und ich fand diesen Dialog dann, der mit Shinichi da entstanden ist und wo er dann gesagt hatte, was für ihn so das Detektivsein ausmacht und dass man selbst nicht weiß und sich immer wieder fragt, ist es denn richtig, was ich hier schlussfolgere und so. Das fand ich wirklich einen sehr schönen Dialog und auch eine schöne Geschichte drumherum. Und Ja, wie sich der Fall dann tatsächlich aufgeklärt hat, ne, wenn man und dieses Sherlock Holmes Zitat, was da noch gut gepasst hatte, mit dem, wenn man alles ausschließt, na, das, was übrig bleibt, das ist die Wahrheit. Das war alles in allem sehr schön zu lesen. Und auf jeden Fall hat dieser Fall seinen Platz in dieser Sonderedition zu Recht. Ja, so sieht's aus. Also, ja, im Prinzip habt ihr schon alles eigentlich genannt. Ich kann euch nur noch zustimmen. Hat mir auch sehr gut gefallen, wie Ran hier im, ja, Mittelpunkt quasi steht und dann ja zu ihrem, ja, Highlight quasi kommt, indem sie den Fall dann löst und ja auch dann so gegen Ende dann halt auch so ihr, ja, selbst Zweifel, Konflikt da, wo sie dann sagt, ja, ich glaube zwar, ich hab das so alles richtig, aber ich bin mir nicht sicher, weil wenn ich das dann doch irgendwie falsch mache, dann gerät sie noch mehr in Schwierigkeiten, als sie jetzt schon ist und dann, wie Shinichi ihr da quasi Mut macht und dann im Prinzip sagt, hier, wir sind alle nur Menschen, wir können alle mal Fehler machen. Eine sehr schöne Botschaft in diesem Moment und ja, auch früher schön, wie Ran quasi so an den Fall rangeht. Also, das war jetzt ungewollt. Ist wahrscheinlich keinem aufgefallen, der Wortwitz. Ich rede einfach mal weiter. Und zwar, ja, dass sie sich quasi an die Momente erinnert, wie sie früher mit Shinichi gesprochen hat. Und dann quasi die Tipps, die er damals gesagt hat, hier, ich würde an den Fall so und so rangehen, dass sie das dann entsprechend dann auch umsetzt und dann dieses Detail, dieses Ungewöhnliche dann auch wirklich sucht und ja, man sie wirklich bei den Ermittlungen begleitet und ja, wie in dem Fall hier Privatdetektiven ranhaben. Ja, von daher sehr gut und ja, man merkt auch wieder hier sozusagen ihre freundliche Seite, dass sie sich für ihre Mitschülerin einsetzen möchte. Der Fall, ja, zeigt also auch wirklich wieder mal gut, wie Rans Charakter so ist. Ja, und von daher kann man nichts anderes machen, als ihn wirklich mit in diesen Band reingenommen zu haben. Das war eine sehr gute Entscheidung. Ja, dann komme ich noch mal ganz kurz zu den Anmerkungen, die mir beim Lesen aufgefallen sind. Ja, da ist mir, also wie gesagt, das tut jetzt keinen Abbruch an dem Fall, aber mir ist halt aufgefallen, und ich möchte es gerne erwähnen. Auf der dritten Seite quasi, oder dritte Seite, eins, zwei, na, sagen wir vierte Seite, auf jeden Fall an der Stelle, wo sie Jody, Ran und Sonoko die Straße entlang gehen und mit ihr darüber sprechen, warum sie denn ihren Job kündigt und da erklärt sie dann ja ihre Gründe so seltsam, indem sie sagt, in Wirklichkeit habe ich endlich die Karte zu einem Schatz gefunden. Da ist wahrscheinlich ein Trennungsfehler passiert, der eben auch im Originalband, also im vorigen Manga-Band, vorhanden ist. Da wird halt Wirklichkeit, da schreiben sie Wirk und dann kommt ein Bindestrich, der da überhaupt nicht hingehört. Und dann kommt Lich und dann kommt erst der Trennstrich für Kite. Wie gesagt, wahrscheinlich ein Trennungsfehler kann passieren. Ebenso wie auch passieren kann der Moment, woran Conan anrufen möchte und sagt, dass ihm auch immer mal was einfällt. Da haben sie das H vergessen und dann steht da halt im Feld auch mal was ein. Aber wir wissen alle, was gemeint ist. Von daher nur eine kleine Anmerkung am Rande. Aber eine wichtige Anmerkung, denn ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn man dann schon die Fälle aus den offensichtlich aus den Manga-Bänden einfach übernimmt und da offensichtliche Fehler, die dort aufgetreten sind, dass man die dann für eine Sonderband nicht korrigiert. Das finde ich schon schade. Ja, es ist ja leider offensichtlich, dass bei Ema die Kapitel nicht noch einmal gegengelesen werden oder überhaupt gar nicht mit dem Originalband überprüft und vergleicht wird. Wenn man sich erinnert, zum Beispiel in der Shinichi Returns Edition waren ja Druckfehler, Tintendruckfehler, die in dem Originalband drin waren, dann auch in der Sonderedition mit drin. Wie das eigentlich sein kann und so, fragt man sich bis heute. Also da findet offensichtlich keine Qualitätskontrolle nachträglich nochmal statt. Keine Überarbeitung der Kapitel für einen Sonderband, was natürlich sehr schade ist, weil zum Beispiel veröffentlicht Carlsen Comics ja aktuell die Naruto Massiv-Editionen, falls man das kennt. Das sind ja dieses irgendwie. Zwei Bände in einem, nicht? Nee, ich glaube sogar Ja. noch mehr. Und da hat der Verlagsleiter oder der Zuständige dafür von Carlsen in einem Interview gesagt mit Hinotaku, dass die da irgendwie die Kapitel nochmal geguckt haben und dann irgendwie teilweise 1000 Anpassungen und Fehler ausgebessert haben und so. Und nicht nur Fehler, sondern einfach auch Übersetzungen nochmal geguckt haben, war die damals so optimal und dann Ausbesserungen vorgenommen haben. Und ja, bei Emma passiert das offensichtlich nicht, wenn sie einen Sonderband zusammenstellen. Sogar wenn sie einen Sonderband komplett selbst zusammenstellen und nicht nur einfach aus Japan übernehmen. Und das ist schon Und das traurig. geht ja in dieselbe Schiene, wie du vorhin gesagt hattest, mit den, wenn dann Seitenrändern was abgeschnitten ist oder ein bisschen Text dann angeschnitten ist oder Namensschilder, das stört. Genau, man könnte ja, es ist ja nichts, es ist ja gut, dass man das in den Sonderbänden so macht, dass das mit dem einheitlichen Rand ist. Aber dann kann man ja auch den Text in so einer Namensbox, den kann man ja einfach die Schriftgröße ein bisschen kleiner machen und dann wäre das Problem bereits gelöst. Aber nein. Ein kleines Easter Egg, was ich noch habe, was natürlich vielleicht vielen Leuten aufgefallen ist, aber ich wollte es nochmal ansprechen. Der Supermarkt oder Convenience Store, wo Aya arbeitet, heißt natürlich Sunday Mart. Das heißt, Gosho Aoyama lässt es sich mal wieder nicht nehmen, irgendwelche Lokalitäten nach der Shonen Sunday zu benennen. Ja. Fand ich nur noch ein kleines nettes Detail. Ja, in Japan heißen die ja Family Markt oder ja, also den gibt es da auf jeden Fall. Hat wahrscheinlich auch sonntags geöffnet. Ja klar, in Japan haben die Convenience Stores auf jeden Fall 24 Stunden und immer geöffnet. Das ist ein Luxus, den wir uns hier gar nicht leisten können. Ein weiterer Luxus sind natürlich auch die redaktionellen Beiträge. Und hier erwartet uns nach diesem Fall nochmal ein kleiner allgemeiner Trivia-Fakt bzw. Beschreibung von Rans Familienverhältnissen mit Eri und Kogoro. Auch ein schönes Panel, was dafür ausgewählt wurde, da als Symbolbild quasi für ihr erstreitendes Elternpaar. Und dann gehen wir wieder über zum nächsten Fall. Und wir hatten ja schon echt keinen direkten Randverdacht mehr. Und ändert sich das jetzt, Johannes? Ja, das ändert sich jetzt. Ich nenne es mal Telefonverdacht. Und zwar sehen wir Conan zunächst in der Detektei Mori. Und er macht sich Gedanken über die Telefonnummer des Bosses, falls ihr euch daran zurückerinnern könnt, wie das damals war und wie er die Nummer herausgefunden hat. Und ja, er spielt ein bisschen an seinem Handy rum und ist in Gedanken, ob er eine E-Mail schreiben soll an den Boss oder eine Nachricht, als er plötzlich von Ran unterbrochen wird, die ihm das Handy aus der Hand nimmt und auf den Tisch legt und ihn wegschickt, damit er sich umziehen kann. Und tja, Ran überlegt sich, ach, ich könnte ja eigentlich mal Shinichi eine Nachricht schreiben und schreibt ihm dann auch kurzerhand, dass sie jetzt zum Auftraggeber gehen und wahrscheinlich wieder einen kniffligen Fall haben werden. Und sie schickt die Nachricht ab. Und ja, zu diesem Zeitpunkt natürlich klingelt das Handy, das sie Conan gerade aus der Hand genommen hat und auf den Tisch gelegt hat. Und sie ist da sehr erstaunt und denkt sich, naja, was ist denn, da hat er gerade eine Nachricht bekommen, guckt rein und sieht, ah ja, tatsächlich, hat gerade eine Nachricht bekommen, ist aber ein ganz schön großer Zufall, als Conan vor lauter Schreck in die Detektei reinstürmt und Rand schnell das Handy aus der Hand nimmt. Aber da ist es schon zu spät, als er dann nochmal kurz einen Blick reinwirft in die Detektei, sieht er schon Rand grübeln. Und ja, seine Befürchtungen bestätigen sich dann irgendwie. Ran vermutet, dass Conan irgendwie, also vermutet zunächst, dass Conan irgendwie mit Shinichi in Verbindung stehen und er da irgendwie die Nachrichten immer dann an Shinichi erst weiterleitet oder dann ihm anruft und mit ihm da in Verbindung steht. Und ja, während sich Randa ihre Gedanken macht, treffen sie ein bei einer Auftraggeberin. Und auch bei ihr geht es um ein Handy. Und genauer geht es darum, sie hat ein Handy verloren. Sie vermutet sehr stark, dass es in ihrem eigenen Haus passiert ist. Und sie erwartet eine Nachricht von einem Geliebten. Und das soll natürlich keiner erfahren. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil sie erzählt, dass Kokoro im Flüsterton, der brüllt es erstmal quasi durch das ganze Haus. Eine sehr lustige Szene. Und ja, Ran bemerkt natürlich auch süffisant, dass hier eine Parallele besteht zwischen einem Geliebten und bla bla bla mit Handy und ja, Betrügen. Und tja, gehen wir weiter im Fall. Es stellt sich heraus, also sie ermitteln dann ein bisschen Kogoro, dass sie, wieso die Frau vermutet, dass ihr Handy im Haus verloren hat und ja, warum sie Ran und Conan mitgebracht hatte, ergibt sich einfach daraus, dass sie dann den Familienangehörigen vorgestellt werden als Freunde von der Mittelschule. Also Kogoro natürlich, ein Freund von der Mittelschule, der mit seiner Familie einen Hauskauf bauen möchte und sich deshalb die Architektur näher anschauen möchte, und das bietet natürlich Gelegenheit, auch nach dem Handy zu suchen, auch in den Räumen der jeweiligen Familienmitglieder. Da haben wir einmal den Vater des Ehemanns, den Ehemann selbst und den Bruder des Ehemanns. Und ja, sie durchsuchen die einzelnen Räume, versuchen immer währenddessen das Handy anzurufen, und zufälligerweise, irgendwie ist immer etwas. Die Leute müssen plötzlich auf die Toilette oder werden angerufen. Und ja, alles von seltsamen Zufällen geprägt. Als plötzlich die Tür klingelt, sie nach draußen gehen, dort niemanden finden. Aber die Frau, die Auftraggeberin, hatte sich ein bisschen abgesondert. Und plötzlich zeigt sie: Ah, ich habe inzwischen mein Handy gefunden. Und ja, dann machen sich Kogoro, Ran und Conan wieder auf den Weg zurück. Handy ist gefunden worden, keine große Sache. Aber Ran hat natürlich trotzdem noch einen Verdacht, dass Conan da mit Shinichi unter einer Decke steckt, und möchte sich nochmal in Ruhe mit ihm unterhalten. Er kann aber nochmal die Situation ein bisschen entschärfen, dass er zunächst zu Professor Agasa geht und sich dort vielleicht eine Lösung einfallen lassen kann für sein Problem, als er in den Nachrichten sieht, dass die Auftraggeberin von vormittags ermordet wurde und ermordet aufgefunden wurde. Das sorgt natürlich dafür, dass Kogoro, Ran und Conan direkt noch zum Tatort fahren, dort auf Inspektor Megure und Takagi treffen. Und ja, Kogoro erklärt die Situation, und durch Conans Bemerkung fällt der Verdacht entweder weg von dem Geliebten, der da vielleicht der Täter sein könnte, mehr zu den Familienangehörigen. Und ja, Ran findet das aber sehr merkwürdig, dass Conan dort so diese Bemerkung macht. Und langsam im Verlauf des Falles rückt sie ab von diesem Gedanken, dass Conan mit Shinichi in Verbindung steht, sondern dass Conan tatsächlich Shinichi ist. Und ja, der Fall wird weiter ermittelt. Ran hat immer größeren Verdacht. Conan kann es auch irgendwie nicht schaffen, den Verdacht ja, zu zerstreuen. Und die Fallauflösung nähert sich dem Ende zu. Ran fährt, ja, also die Fallauflösung selbst möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber vielleicht nochmal, um den Fokus auch ein bisschen auf die Ran-Geschichte zu lenken. Es geht nochmal in die Detektei, und ja, der Verdacht geht nochmal hoch her, sage ich mal. So viel zum Inhalt. Und wie sieht das denn mit der Bewertung aus? Oder was hat euch denn besonders gefallen oder was hat euch nicht gefallen? Olli vielleicht. Ja, also, ja, wir haben ja hier diesmal so ein bisschen, sag ich mal, eine Trennung drinne. Wir haben erst diesen Verdacht mit Ran, dann haben wir quasi den Fall, der sich abspielt, und dann am Ende nochmal den Verdachtsfall sozusagen. Und ja, das fand ich eigentlich sehr gut gelöst, diese Abfolge dieses Mal. Und auch zwischendurch während des Falls, ja, kommt Ran immer wieder auf ihren Verdacht zurück und denkt dann in den Handysituationen wie an Shinichi, wie er mit Conan irgendwie in Kontakt stehen könnte und wie das alles ablaufen könnte. Und ja, dann am Ende ist sie wieder bei der Situation, Conan ist in Wirklichkeit doch Shinichi, und Ja, deswegen, ja, fand ich es sehr schön, dass wir am Ende quasi nochmal die Auflösung dieses Verdachts präsentiert bekommen haben, obwohl der Fall ja eigentlich schon vorbei war, haben wir da noch ein kleines Extra dazu bekommen. Und dann eben, ja, auch schön fand ich dann in dem Zusammenhang die Szene, wo Conan dann gesagt hat, dass ihm das peinlich ist, wenn Randall ihr sein Handy hat, weil er da eine Mail von einem Mädchen drauf hat, was er nicht lesen, sie nicht lesen soll. Und das fand ich irgendwie sehr süß für sein Alter. Also das, ja, hat mir sehr gut gefallen, die Szene. Auch die, die du am Anfang angesprochen hast, wo er da plötzlich sieht, wie Ran an seinem Handy ist und dann komplett erstmal rumbrüllt und Ran auch guckt, was ist los? Also sehr schöne Szenen damit bei und aber auch der Fall an sich war recht interessant, muss man sagen. Am Anfang die Klientin, die dann irgendwie ein paar Stunden später tot aufgefunden wird und dann die Verdächtigen. Und ich fand auch, man hätte drauf kommen können, quasi, dass es quasi ja so eine Art Doppelgänger gibt. Aber wie das dann im Einzelnen vonstatten ging, da bin ich natürlich nicht drauf gekommen. Ja, nee, aber trotzdem, ja, finde ich, ist das ein sehr schöner Fall, der hier wieder mit drin ist. Und ich muss auch sagen, ich hatte ihn auch inzwischen so gar nicht mehr im Gedächtnis, wusste auch gar nicht mehr so, worum es da eigentlich so ging. Und deswegen fand ich es sehr schön, hier mal wieder den Fall zu lesen und dann eben aber auch, ja, besonders das letzte Kapitel steht ja im Fokus, wie Randa quasi überlegt, welchen Pin Shinichi genommen haben könnte. Und ja, das fand ich sehr schön. Und ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig quasi, dass sie alle Nummern eingeben konnte. Also bei mir sagt mein Handy dann nach 3 oder 4 Versuchen, ja, zu viele Versuche, versuch's doch später nochmal oder es wird ganz gesperrt. Aber da konnte sie offenbar munter und munter Zahlen eintippen. War vielleicht früher anders, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sehr schön quasi, dass da nochmal gezeigt wurde, dass sie auch, ja, hinter den Pin kommen kann, indem sie ein bisschen überlegt. Vielleicht hat Con das auch irgendwie deaktiviert, weil er will ja, dass sie das Handy entsperrt. Ja, aber Könnte ich glaube sein. aber früher war das tatsächlich so, dass man dann da noch keine drei Tippfristen hat bei Handys. Was du gesagt hast, Olli, und dass du diesen Fall so ein bisschen vergessen hast, das stimmt. Denn der Fall fällt so in diese Zeitperiode von Conan. Es ist zwischen dem Ende von Wermut und dem, wo Kia eingeführt wurde. Und diese Zwischenperiode ist immer so ein bisschen, das habe ich schon öfter erlebt mit Fällen, die so aus dieser Zeit stammen, dass die so ein bisschen, man denkt so, ach ja, richtig, dazwischen ist ja auch noch was passiert. Da sind ja 7 bzw. 8 bis 7 Bände, die tatsächlich auch noch ein paar gute Fälle enthalten. Und dieser Fall ist da keine Ausnahme. Ich finde, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, so wenn man das jetzt hintereinander liest, so ein bisschen eine Kombination aus den anderen Verdächtigen, die er ran hat. Sie ist eher so im Hintergrund, wie beim Mord ist keine Hexerei, aber dafür sehen wir ihre Gedanken eher so wie bei dem ersten Fall mit dem mysteriösen Geschenk. Und dann dazu noch, wie Ran hier präsent ist. Sie ist dazu als neue Komponente hier auch sehr aggressiv hinter ihrem Verdacht, eher so her, also sie wird dabei eher wütend und sarkastisch diesmal, wo sie dann irgendwie kommen so sagt, hier stimmst du mir echt zu? Ach, ich bin nur ein Kind. Du stimmst mir noch zu, oder? Ja. Ja, sehr schön. Und die ganze, es ist erst Überraschung, dann ist sie eher so ein bisschen sarkastisch, wütend und emotional. Und dann gegen Ende kommt aber auch noch der Turn mit rein, wo sie dann auch umschlägt ins Traurige tatsächlich wieder, ins Emotionale. Wenn ihr eben die Sachen kommen, okay, ich glaube das jetzt, aber warum erzählt er es mir dann nicht? Und dann auch wieder irgendwelche Selbstzweifel kommen. Und diese ganze Emotionalität im letzten Kapitel wird dann ja noch mal ein klein nochmal durchgespielt, woran dann erst wütend ist. Dann ist sie so ein bisschen verlegen, weil sie denkt, oh, könnte das doch vielleicht mein Geburtstag sein? Und dann wird sie nachher, aber, ah, ist nicht mein Geburtstag? Und dann wird sie wieder wütend. Und am Ende. Und das ist eigentlich fast schon der humorvollste Verdachtsfall, muss ich sagen, weil schon Rans Verhalten während des Falls geht schon eher fast ins Lustige über. Bis dann am Ende eben die Tränen kommen und es wieder mit einem Schlag so ein bisschen ernst wird. Und dazu noch ein sehr schöner und längerer Fall. Ja, also würde ich mich direkt anschließen. Also was diesen Fall so besonders macht oder was hier sehr schön war, ist, dass er natürlich ist ein bisschen länger, aber man hat auch diesen Fall, den ich eigentlich auch gut fand, und man hat auch einen Verdachtsmoment und der ist halt nicht ebenso einfach abgehakt, sondern der ist auch, wie ich finde, mit am schönsten aufgelöst worden. Und man hat hier das läuft sehr gut, diesen Verdachtsmoment und diesen Fall, das harmoniert sehr gut miteinander. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, wie Ran gezeichnet ist. Immer wenn sie so dieses Sarkastische hat und mit den Augen so ein bisschen, die Augenlider so ein bisschen runter sind, so, das sieht sehr schön aus. Hat mir immer sehr gut gefallen. Und ja, also war auch ein sehr, sehr wichtiger Fall. Und man merkt hier richtig, natürlich, diesen Ranbezug. Und sehr schön, wirklich. Gute Fallauswahl. Ja, was ich noch ganz kurz ergänzen möchte, ist, dass mir auch gefallen hat, am Anfang der Verdacht quasi, dass der Anfangsverdacht nicht war, Conan ist Shinichi, sondern dass Conan mit Shinichi per Handy in Kontakt steht. Also, dass es nicht ein und dieselbe Person ist, sondern erstmal, ja, Conan und Shinichi, die telefonieren die ganze Zeit miteinander. Was ja auch der viel naheliegendere Verdacht ist. Weil man sich ja nicht vorstellen kann, dass Shinichi geschrumpft ist, wie das möglich sein soll. Deswegen fand ich, hast recht, kommt hinzu, macht den Fall noch lesenswerter. Gut, dann bekommen wir als redaktionellen Beitrag noch einen kleinen Übersicht über Rans weibliche Freundinnen, wo dann auch ein Panel aus dem früheren Fall mit der Skihütte gezeigt wird. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Fall dieses sehr dicken Sonderbandes. Und den stellt uns nochmal kurz Johannes vor. Genau, wir befinden uns in der Grundschule. Conan geht die Nachrichten durch und tja, erinnert sich, also wir haben wieder ein bisschen Zeitsprung gemacht, wir sind hier im Bourbon Arc quasi gelandet. Conan erinnert sich an Kier, die darauf hingewiesen hat, dass Bourbon auf den Plan getreten ist. Und während er da so in Gedanken vertieft ist, bekommt er einen Papierflieger ab mit einem seltsamen Muster. Und Ai, Mitsuhiko und Ayumi machen darauf aufmerksam, dass hier alles mit Papierfliegern voll ist und dass das eine große Sache auch in den Nachrichten ist. Und ja, dann wollte Conan in der Detektei anrufen, an Ran, weil er eigentlich einen Film von der Samonji-Reihe aufnehmen möchte und telefoniert dann mit Kogoro. Und der sagt aber, ja, Ran ist gar nicht da. Sie ist sauber machen in Shinichis Haus. Und ja, Conan denkt sich dann, oh Schreck, da wohnt ja mittlerweile jemand, nämlich Subaru Okiya, der, was wir jetzt natürlich in dem Sonderband nicht gesehen haben, auch sein Debüt gefeiert hat. Und ja, Ran, Sonoko treffen hier das erste Mal auf ihn. Und zwar, als sie dann in die Wohnung gehen. Und Ran ist zunächst erstmal geschockt, denkt, ach, Shinichi wohnt wieder hier, ist wieder zu Hause und trifft dort im Bad auf Subaru Okiya. Und Sonoko und Ran sind schockiert, denken, es handelt sich hier um einen Einbrecher oder einen Dieb. Und Ran schickt mit einem schönen Kick Subaru erstmal auf die Matte. Das Panel hatten wir dann auch schon vorher bei dem redaktionellen Beitrag gesehen. Hier also ein bisschen mehr Karate statt Orchidee. Und ja, dann schafft es Conan, die Situation aufzuklären, indem er Ran anruft und ihn darüber aufklärt, dass er mit Einverständnis von Shinichi Subaru dort wohnen lässt. Und ja, Subaru kommt dann natürlich ins Gespräch mit Ran und Sonoko. Sie bemerken, dass er eine große detektivische Ader hat und seine Deduktionen sehr gut sind. Ja, Sonoko kommt dann auf die Idee, man könnte ja einen kleinen Wettstreit machen und Subarus Fähigkeiten ein bisschen auf die Probe stellen. Und dazu dient der Papierfliegerfall. Und das artet dann in eine Art Wettstreit aus. Ran soll sich mit Shinichi in Verbindung setzen und Shinichi soll sich ebenfalls mit dem Fall beschäftigen. Und sie wollen schauen, wer schneller ist. Und beide kommen zunächst zu dem Schluss, dass es sich dabei um ein SOS-Signal handelt, dieses Papierfliegers, und dass dort sehr viel mehr dahinter steckt, hinter diesem Fall, als ein blöder, dummer Jungenstreich. Und in der folgenden Szenerie werden dann immer mehr Papierflieger gefunden mit verschiedenen Mustern. Und sowohl Conan, unabhängig von Subaru, beziehungsweise Conan als Shinichi, versucht diesen Fall aufzulösen. Und ja, das gelingt den beiden unabhängig voneinander auch. Und ja, Ran bekommt einen großen Auftritt in diesem Fall. Und tja, wie der aber genau aussieht, ja, das lest ihr euch am besten selber durch. Und ja, dann möchte ich auch direkt zur Bewertung kommen. Dieser Fall ist natürlich für diejenigen schön, die Subaru Occhia als also die Subaru Occhia mögen, dass er hier noch seinen Auftritt hat. Und was ein bisschen untergeht, sage ich mal, oder was der größte Kritikpunkt an dem Fall selbst ist, ist natürlich, dass hier vielleicht der erste Fall ist oder einer der Fälle, wo der Hauptermittlungsweg oder dass der Hauptverdacht oder sowas, das bezieht sich hier nicht auf Ran, sondern Ran bekommt nur, sag ich mal, nur in Anführungszeichen am Ende eine schöne Szene, dafür aber eine sehr große, die auch ihren Charakter zeigt, diesen wieder in den Vordergrund rückt. Aber dieses Ermittelnde, Deduktivische, das ist, findet hier mehr zwischen Shinichi und Conan statt. Das wäre so der einzig große Kritikpunkt. Dem Leser tut es keinen Abbruch, wenn man dann diese Schlussfolgerung liest. Es bleibt spannend, aber natürlich ist dann hier das Deduktivische nicht bei Ran. Wie seht ihr das? Ja, der Fall wurde auch auf Connews und dann auch im Forum als größte Kritik, beziehungsweise es wurde eigentlich nie so wirklich als Kritik, sondern so eher, wie passt der so gut in der Ran-Edition rein? Ich finde aber, dass dieser starke Auftritt von Ran proportional so viel Platz einnimmt und ein so starker Moment ist, dass es den Fall schon einen Platz in dieser Edition hat. Auch weil Ran vorher, das stimmt, sie ist in der Mitte des Falls ist sie vor allem für die Kommunikationsarbeit zwischen Subaru und Shinichi verantwortlich. Davor haben wir aber noch die schöne Szene mit Rans Karate. Leider ist Rans Karate in diesem Band ein bisschen unterrepräsentiert, was eben daran liegt, dass es gibt tatsächlich ja keinen im Manga, keinen dedizierten Ran-Karate-Fall, wo es um, im Gegensatz, wo es gibt Fälle, die sich nur um Heijis Kendo beschäftigen, aber keinen, der sich um Rans Karate dreht. Und Fälle, wo sie ja mal Karate zeigen kann, haben noch weniger mit ihr zu tun als dieser Fall jetzt, wo sie ja auch schon so ein bisschen zurückgenommen ist. Aber ja, die Frage kann man sich stellen. Aber ich finde schon, weil das letzte, vor allem das letzte Kapitel, ist halt wirklich ja Dreiviertel Ran und Shinichi retten, versuchen das Opfer zu retten. Und deswegen finde ich diesen Fall schon, deswegen habe ich diesen Fall vorgeschlagen unter anderem. Und an sich, also an sich der Fall qualitativ finde ich natürlich auch sehr gut. Ja, sollte keine Persön natürlich, wenn du das mit ausgesucht hast, sollte es natürlich keine persönliche Kritik sein, weil ich finde auch, ich wollte die Kritik nur, weil ich sie eben auch gelesen habe, auch mit aufnehmen. Aber ich persönlich finde die Gründe, die mal du genannt hast, auf jeden Fall nachvollziehbar, weil das ist ja wirklich nochmal auch dieser, also da wird ja der Charakter nochmal schön, wie bei dem Asami-Fall, nochmal schön hervorgehoben, und wir hatten das ja schon angesprochen mit dieser Rettung, mit diesem Engel quasi, was ich glaube, Olli hat das so formuliert, dieses Rettungsgehen oder so, das finde ich sehr schön, das ist hier sehr schön rübergekommen, und ich finde, damit kann man auch sehr gut begründen, warum dieser Fall in diesen Manga, in diesen Sonderband hineingekommen ist. Ich kann die Kritik, also beziehungsweise nicht Kritik, sondern erstmal die Nachfrage durchaus verstehen, weil die anderen Fälle, bei den anderen Fällen, da denkt man sofort, ah ja, das ist hier der Fall, woran das macht, das ist der Fall, woran das macht. Und bei diesem letzten Fall denkt man eher, ah, das ist doch der Fall mit Subaru Occhia, nicht wahr? Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man dann erstmal so ein bisschen stutzt. Das, also, aber wenn man sich dann nochmal den Fall genauer vor Augen führt und auch nochmal durchliest, dann ja, sieht man, warum er so gut für die, warum er gut für die Ja, also Sammlung ist. unbedingt den Band dann zu Ende lesen. Ja, das sollte man auf jeden Fall tun. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt die Kritik im Vorfeld nicht gelesen, aber als ich den Band, also den gehört habe, ja, der Papierfliegerfall ist mit drinne, habe ich auch zuerst an Subaru Ogier gedacht. Wahrscheinlich auch am naheliegendsten, weil es ja so mit der erste Fall ist, wo quasi auch Ogiers Kombinationsgabe auf die Probe gestellt und gezeigt wird. Aber dennoch hatte ich auf jeden Fall auch im Hinterkopf halt die wichtige Endszene, wo ja Ran die wichtige Rolle spielt, wo sie quasi für das Leben des Opfers verantwortlich ist. Und deswegen, ja, ist das halt so ein Fall, er geht hauptsächlich um die Kombinations-Rätsellösung, aber eben halt das Ende passt auf jeden Fall in diesen Ran-Sonderband und muss auch mit rein. Und deswegen, man kann halt nun mal nicht nur das Ende eines Falls in einem Band abdrucken. Und deswegen ist es sehr schön. Ich meine, der Sonderband hat ja schon einige Fälle dazu bekommen und ist ja auch wirklich sehr fallreich bestückt. Aber trotzdem halt auch schön, dass quasi dieser kleine Ran-Moment dann trotzdem noch seinen Weg in den Band gefunden hat und dass nicht gesagt wurde, okay, der Fall hat jetzt nicht so viele Ran-Momente, wir lassen den mal weg, weil der Band ist ja auch schon dick genug. Von daher sehr schön, dass quasi diese kurze Ran-Szene halt noch mit drin ist und der Fall an sich, Okias Kombinationsdebüt, sage ich mal, der ist natürlich auch ein wichtiger Teil von Conan und deswegen würde ich nicht sagen, dass der Fall hier fehl am Platz ist und dass man ihn hätte rausnehmen müssen. Gut, dann haben wir noch einen letzten redaktionellen Beitrag, der dann auch nochmal auf den Ursprung von Rans Namen geht mit Maurice Leblanc und dann auch nochmal den kleinen Orchideenfakt erwähnt und sogar einen Bezug hat auf etwas, das wir hier in Deutschland nicht so kennen, nämlich eine der Magic Files, die ja direkt auf DVD erscheinen und in Deutschland so nicht erscheinen. Dann eine leere Seite, wo man nochmal das Logo hat, bevor dann am Ende das Impressum des Bandes steht. Wie immer aus dem Japanischen von Josef Schaan und Matthias Wissnet, wie immer auch die in den Sonderbänden Local Publishers Episode Selection von den Bänden, aus woher die Kapitel stammen. Das übliche deutsche Originalausgabe Egmont, verantwortlicher Redakteur Steffen Hautog, redaktioneller Beitrag Kevin Damske. Vielen Dank Der dafür. beste, der beste redaktionelle Beitrag, den es in Conan-Bänden bisher gab. Gestaltung Claudia V. Villhauer und Mox, Koordination Manuela Rudolph, Printed in the EU, egmontmanga.de, egmontshop.de und egmont.com. Die Foundation finden wir am Ende. Keine Werbung und dann am Ende nur noch die übliche Stop. Habt ihr immer noch nicht verstanden, wie man japanische Manga liest, ihr Käufer? Und damit ist Detektiv Conan Karate und Orchideen dann zu Ende. Insgesamt finde ich das, also ich finde das sowieso, weil ich habe ihn so großteilig mit zusammengestellt. Deswegen finde ich auf jeden Fall, bin ich sehr zufrieden mit diesem Sonderband und ich finde, er ist eine definitive Kaufempfehlung für alle Con-Fans im Gegensatz zu einem gewissen anderen Sonderband. Aber zum Beispiel auch mit der Shinichi-Edition vielleicht oder auch der Heiji-Edition braucht sich dieser Sonderband definitiv nicht verstecken. Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall. Also, ich wäre froh, wenn man irgendwie, naja, also Ran ist nicht mein Lieblingscharakter, muss ich vorweg schicken, sondern den Band, den du angesprochen hast und wahrscheinlich gemeint hast mit der Sherry Edition, Aihaibara. Das wäre mein Lieblingscharakter gewesen und ich muss sagen, ja, die Sherry Edition ist eh mit der schlechteste Sonderband geworden. Und dann, ja, weiß ich nicht, also gerade im Vergleich, also das ist gar kein Vergleich, weil der Ran-Sonderband ist definitiv 3, 4, 5 Mal besser geworden, was mich dann als Aihaibara-Fan, ja, das ein bisschen noch irgendwie, naja, also ist nicht so schön. Für mich als Heilbarer-Fan, aber auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung, auch wenn der Preis bei 6 € liegt und nicht bei 5,99 €, den 1 Cent mehr, als es sonst früher üblich war. Ja, kann man auf jeden Fall investieren. Die Fallauswahl ist wirklich, wirklich sehr gelungen. Als Coincast-Mitglied ist man da, könnte natürlich der Vorwurf kommen, wir sind da nicht ganz so objektiv, aber ich muss sagen, doch, auch als objektiver Betrachter und Leser, ist das wirklich, wirklich eine sehr schöne Fallauswahl. Ist wirklich alles sehr gelungen und kauft euch den Sonderband. Es ist ein sehr guter Sonderband. Ja, viel kann ich eigentlich nicht mehr mit dazu sagen, außer dass ich auf jeden Fall auch sehr von diesem Sonderband überzeugt bin. Also vielleicht geschieht es in Zukunft ja nochmal. Also wir hatten ja schon in der Vergangenheit öfter mal diskutiert, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn die Fans mitentscheiden könnten, welche Fälle in den Band mit reinkommen, weil die ja doch ein bisschen tiefer in der Materie sind als vielleicht der verantwortliche Redakteur, der ja nicht nur Detektiv Conan hat als Serie, sondern eben auch noch zahlreiche andere wunderbare Serien, die Egmont auch mit veröffentlicht. Von daher ist teilweise verständlich, dass er nicht so den einzelnen Überblick hat über die ganzen zahlreichen Fälle. Von daher, ja, sehr gut, dass wir quasi an der Fallauswahl diesmal so aktiv mitwirken durften. Vielen Dank auch von mir nochmal an dieser Stelle. Und ja, ich finde, ihr habt wirklich eine sehr gute Fallauswahl getroffen, wie wir im Einzelnen bereits gehört haben. Ran wird in den verschiedensten Situationen sehr gut dargestellt. Ihr Charakter kommt mehr und mehr immer gut zum Zuge und man kann sich auch durch die redaktionellen Beiträge einen sehr guten, ja, ein sehr gutes Bild von der Charakteren machen. Und ja, mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis kann man auf jeden Fall gar nichts falsch machen. Wie gesagt, über 400 Seiten für diesen dann doch geringen Preis. Also wir wissen ja, was wir für einen normalen Band zahlen und hier haben wir mehr als das Doppelte und zahlen sogar weniger dafür. Ja, und dann zum Schluss halt noch die Anmerkung, dass mir das Cover und das Schlüsselloch sehr gut gefallen. Da sind ja sehr gute Bilder bei rausgekommen, schön auch in Farbe und ja, von daher empfehle ich den Sonderband auf jeden Fall auch. Ja, damit könnt ihr eigentlich gar nichts genau falsch machen. Was ich vielleicht noch anmerken möchte, weil ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe, wie sähe dann eine alternative Fallauswahl aus oder hat mir irgendein Fall gefehlt? Und da muss ich sagen, also gefehlt hat mir kein Fall. Also jetzt in diesem Rahmen, den wir uns bewegt haben, bis Band, was war es, 62, 61, das ist mir jetzt keiner eingefallen, wo ich sage, oh, das hätte jetzt aber auf jeden Fall noch reingemusst. Deswegen wäre es mal ganz interessant, wenn die Zuhörer oder sowas oder wir vielleicht im Forum nochmal drüber schreiben, wie denn eine alternative Fallauswahl hätte aussehen können. Aber ich bin mit der jetzigen auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, darüber können wir auf jeden Fall diskutieren. Ich hatte schon im Forum gelesen, einer hatte, es wurde angemerkt, dass man vielleicht über den Baron der Nachtfall nach hätte nachdenken können, woran ja auch ein vergleichsweise kleiner Moment hat mit ihrem Karate-Idol, der ja hier auch in der Sonderedition in einem relativen Beitrag erwähnt wurde, Satoru Maeda, oder vielleicht auch der Kindergartenfall. Darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die allgemeine Stimmung, die ich so gelesen habe, war auf jeden Fall, aber dass in diesem Band dass es keinen Fall gibt, der wirklich, wo man sagt, der hätte aber reingemusst, der fehlt. Das ist auf jeden Fall nicht so und ich glaube, da wird sich kein Leser beschweren, wer diesen Sondermann gelesen hat. Ja, denke ich auch. Gut, dann war es das auch für heute mit diesem Conncast. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und verweise auf unsere Internetpräsenzen connews.org, connwiki.org, conforum.org. Auf Social Media sind wir zu finden: youtube.com/connews, facebook.com/connews, twitter.com/connews, instagram.com/connews. Und ihr könnt unserer Discord-Community beitreten auf connews.org/discord und dort mit uns in regen Chat-Kontakt in der Community treten, falls euch traditionelle Foren eher nicht so zusagen und ihr moderne, hippe Leute seid und eher so Discord bevorzugt. Da sind wir auch am Start. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich empfehle noch einmal, kauft euch gern den RAN-Sonderband, den wir jetzt gerade ausgiebig diskutiert haben. Und möchte in dem Zusammenhang nochmal unseren Wikishop von Amazon erwähnen. Ja, bis zum nächsten Mal, nächsten Conan Cast in Conan News. Wir hören uns.